Es ist jetzt 15.30 Uhr, halb vier und damit wieder Zeit für den Schulfunk für alle. Erzähl doch mal. Eine tolle Geschichte. Was du auch immer erzählst. Mach bloß keine Geschichten. Erzähl mir eine Geschichte. Die Gegenwart ist nur ein Augenblick und die Vergangenheit eine lange Geschichte. Erzählen, warum eigentlich nicht? Eine Sendung der Reihe Lernen und Erziehen. Sie wollen eine Geschichte. Mädchen und Jungen, Zehnjährige, wollen von ihrer Lehrerin nichts weiter als eine erzählte Geschichte. Und, das weiß sie aus früherer Erfahrung, sie bieten ihr dafür die Bereitschaft an, zuzuhören. Die unruhigen Hände, Füße und Münder würden ruhig werden. Statt sich anzubrüllen, anzukreischen, würden sie miteinander lachen, staunen, traurig sein. Es käme auf die Geschichte an. Auf die Geschichte, die zu erzählen wäre, wenn sie es jetzt könnte, eine Geschichte erzählen. Stattdessen, von allen Geschichten, die sie gelesen und gehört hat, fällt ihr jetzt, gerade jetzt, keine einzige ein. Irgendwo in ihrem Kopf hocken die Geschichten und verweigern sich. Aus, Schluss, vorbei. Das Klassenzimmer würde gleich wieder zum üblichen Hexenkessel werden. Oder doch nicht? Herein kommt ein Kollege. Vielleicht kann er helfen. Oh, Clemens, toll, dass du reinkommst. Kannst du mal eine Geschichte erzählen? Die wollen gerade eine Geschichte hören. Oh, da fällt mir wieder nichts ein. Also, ich weiß nicht. Oh, Clemens, du wirst doch eine Geschichte wissen. Echt? Ich weiß nicht. Und weil sie sich nun keinen anderen Rat weiß, unsere Lehrerin, greift sie zum Buch und liest daraus eine Geschichte vor. Dass die plötzliche Aufforderung zu erzählen oft nichts hervorbringt als das hilflos gestammelte "Tja, was denn?", wer kennt das nicht? Da fragen Familienmitglieder einander nach den Ereignissen des Tages oder Kollegen verlangen Urlaubsberichte. Und selten kommt mehr dabei heraus, als dass es echt spitze gewesen sei, dass man sich richtig toll erholt habe oder eben nicht. Und wenn Kinder Gute-Nacht-Geschichten hören wollen, dann gibt es die Kassette für den Rekorder oder bestenfalls das Buch, aus dem man vorliest. Vor dem wirklich eigenen Erzählen scheint es eine Hemmung zu geben, die nur schwer zu überwinden ist. Eine Gruppe junger Lehrer hat es ausprobiert. Also Jürgen, jetzt bist du aber dran. Jetzt darfst du eine Geschichte erzählen. Wem, dir? Ja, sicher. Ah, das finde ich toll. Erzähl doch die von der Mücke. Ja gut, erzähl die von der Mücke. Nee, die nicht. Jede andere, aber nicht die von der Mücke. Ach Jürgen, du machst jetzt wirklich Zicken. Warum erzählst du keine Geschichte? Du willst nicht. Ich will schon. Ich kann nicht. Warum kannst du nicht? Ich traue mich nicht. Geschichten erzählen fordert Mut. Vielleicht, weil wir uns doppelt anstrengen müssen dabei. Wir müssen ja beides finden. Die Geschichte und die Worte dafür. Geschichte. Ganz selbstverständlich gebrauchen wir das Wort. Das gehört der Geschichte an. So eine dumme Geschichte. Mach doch bloß keine Geschichten. Laut Lexikon hat Geschichte zu tun mit Geschehenem. Den Beweis, dass eine Geschichte geschehen ist, können die unterschiedlichsten Quellen antreten. Bücher, Bilder zum Beispiel, aber auch die mündliche Überlieferung, eben die Erzählung. Geschichte meint dann sowohl Geschehenes wie das, was nur im Kopf des Erzählenden geschieht. Warum also ist das Geschichtenerzählen so schwer für uns? Es kann nicht daran liegen, dass wir zu arm an Geschichten wären. Innerhalb und außerhalb unserer Köpfe geschieht genügend, was mitteilenswert ist. Aber es ist unüblich geworden, sich auf die direkte mündliche Mitteilung zu beschränken und Geschichten ausschließlich mit Hilfe der gesprochenen Sprache aufzubewahren. Die Geschichten unserer Tage stecken in Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, auf Tonbändern und in Chips. Sie sind aufgeschrieben, gedruckt, gespeichert, konserviert und damit in unverändertem Zustand beliebig oft wieder hervorzuholen. Was wäre, wenn wir keine konservierenden Mittler, keine Medien benutzen könnten? Würden alle Geschichten sterben? Die legendäre Geschichtenerzählerin Elsa Sophie von Kamphövener weiß vom genauen Gegenteil zu berichten. Sie hat viele Jahre bei den orientalischen Märchenerzählern gelebt und bei denen erfuhr sie, dass das menschliche Gehirn das beste Archiv ist, um Geschichten lebendig zu halten. Das Wichtigste an ihnen ist die Tatsache, dass sie nirgends niedergeschrieben sind und trotzdem mit einer unzerstörbaren Lebendigkeit seit nunmehr 9 Jahrhunderten leben und wahrscheinlich, ich denke so, noch viele Jahrhunderte weiterleben werden. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass diese Erzählungen, wie gesagt, in Kleinasien das Lebendigste sind, das es überhaupt gibt. Und zwar sind sie eben deshalb lebendig, weil sie nicht geschrieben sind. Sie waren Jahrhunderte von Jahren die einzige Ausdrucksmöglichkeit eines Volkes, das unter einer schweren Tyranne stand. Die Märchenerzähler selbst, die Masalikjis, waren die Vermittler dieser Wortfreiheit für das gesamte Volk, das sich sonst niemals äußern durfte. Die Lebendigkeit der Märchen, dieser Erzählungen, hat ihren Ursprung in dieser Tatsache, dass eben jeweils die gerade herrschende Generation geschildert wurde. Es war die einzige Möglichkeit, um zu zeigen, wie fehlerhaft der Padischah, der Herrscher, sei, wie fehlerhaft die vielen Machthaber, die unter ihm standen, die Großen, die Beys, die Wesire und diese alle, und wie sehr es einer Änderung bedürfe. Nun sehen Sie, diese Märchen leben eben deshalb, die vielen Jahrhunderte hindurch, weil sie stets das Gewand der lebenden Generation sich überwerfen. Und weil ihr inneres Gerippe niemals noch der Verwesung preisgegeben wurde, denn außen strömte das lebendige Blut des gerade lebenden Tages. Und so ist es auch heute noch geblieben. Ich habe sie im Kopf. Es hat mich das Leben im Orient, in welchem ich, als ich ein halbes Jahr war, verpflanzt wurde, in irgendwelcher Weise mit der großen Segnung des Orients begabt, mit einem wirklich sehr starken Gedächtnis. Denn wo die Schrift nicht herrscht, herrscht das Gedächtnis. Wir begnügen uns schon lange nicht mehr damit, nur die Informationen weiterzugeben, die unser Gedächtnis speichern kann. Die Fülle von Ereignissen, Bildern und Gedanken, die wir uns durch Medien übermitteln, geht weit über das hinaus, was ein Mensch aufnehmen kann. Und so wie unsere Augen von zu viel Licht blind werden können und unsere Ohren von zu viel Geräusch taub, stumpft unsere Erlebnisfähigkeit und unsere Fantasie ab vom Überfluss der angebotenen Informationen. Überfluss auf der einen, Mangel auf der anderen Seite. Dann nämlich, wenn Zeit nötig ist, um Geschichten zu erzählen und Geschichten anzuhören. Zeit bringen wir auf, wenn es um vordergründig Nützliches geht, um messbar Erfolgreiches. Ruhig dazusitzen und eine Geschichte erzählend entstehen zu lassen, was bringt das ein? Besonders Kinder finden selten geduldige Zuhörer, wenn sie etwas von sich zu erzählen haben. Schulkinder einer Schule für Lernbehinderte haben sich dazu 2 Spielszenen ausgedacht, die sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin spielen. Wolfner? Ja, Michael? Ich wollte dir mein neues Auto zeigen. Michael, jetzt nicht, jetzt ist Rechenstunde. Och, wieso nicht? Das ist gerade so ein schönes Auto. Ach, Michael, rechne bitte weiter, du störst die anderen sonst. Wie kann er für mich rechnen? Ich habe jetzt keine Lust zu rechnen, ich wollte Ihnen mein neues Auto zeigen. Du bist ganz schön frech, mein Lieber. Rechne weiter, sonst kannst du aber mal sehen, was passiert. Och, was passiert denn? Ich will nur mein neues Auto zeigen. Die anderen können rechnen und ich will mein neues Auto zeigen. Ich weiß nicht, wo die sechste Aufgabe ist. Ja, ich weiß nicht, wie man jetzt 6 mal 6 rechnet. Und was kann man, wie viel es 51 minus 20 sind? Siehst du, können Sie mir mal sagen, was 8 mal 8 ist? Siehst du, Michael, jetzt hast du alle durcheinander gebracht, statt zu rechnen. Hör bitte auf. Och, ja. Auch in der zweiten Szene wird eine gute Gelegenheit vertan, Kinder erzählen zu lassen, weil der Erwachsene eingreift, wertet und ungeduldig seine eigenen Ziele verfolgt. Manu, gib's mal bitte die Kartoffeln rüber. Wieso ich, ne? Kann das nicht Michael machen? So, jetzt hört auf mit der Streiterei, das ist ja fürchterlich. Jeden Tag beim Essen gibt's Streiterei. Ist ja wohl wichtiger, dass ich jetzt mal höre, was heute in der Schule war. Manu... In der Schule, da war es blöd gewesen. Du sagst immer nur, da war es blöd gewesen. Worum gehst du überhaupt in die Schule? Lernst du da nichts? Oh, doch. Ach, ab und zu mal. Manchmal bin ich ein bisschen mit Tunkel, ein bisschen albern und so. Sag mal, Manu, wie war es eigentlich heute in Rechnen? Konntest du deine Aufgaben? Es geht. Es geht, es geht. Was heißt es geht? Was habt ihr heute Neues gemacht? Ach, wir haben so was Komisches an der Tafel aufgeschrieben. Was so komische Aufgaben. Was heißt komische Aufgaben? Kannst du sie oder kannst du sie nicht? Ja, natürlich kann ich sie. Manchmal, Ausnahme. Das sagst du jedes Mal, dass du sie kannst, aber du kannst sie dann doch nicht. Du passt nicht auf, das ist es nämlich, ne? Michael, passt man nur auf in der Schule? Och, ab und zu mal. Ab und zu mal. Ihr sollt immer aufpassen in der Schule. Ach, wir sollen jetzt nicht darüber reden, wir wollen lieber jetzt essen, Mann. Schon Milch, das wäre kalt schon. Was die Schüler in diesen Szenen zeigen, gehört zum Kinderalltag. Ihr Wunsch, sich mitzuteilen, wird zurückgewiesen, weil sie damit zur falschen Zeit kommen und... Die Aufforderung, erzähl mal, ist so nicht gemeint. In Wirklichkeit möchte der erwachsene Zuhörer keine Erzählung, er will einen Rechenschaftsbericht. Und statt eines behaglichen Gesprächs über Erlebtes gibt es ein Verhör. Überhaupt läuft die Lust am Erzählen ins Leere, wenn die Zuhörer fehlen, die sich auf die Gedanken, Erlebnisse und Fantasien des Erzählers einlassen. Geduldig müssen die Zuhörer sein und bereit, eigene Wertungen zurückzustellen. Nur wenn ich als Erzähler spüre, dass der Zuhörer wirklich Anteil nimmt an dem, was ich zu erzählen habe und nicht nur auf meine nächste Atempause wartet, damit er selbst dazwischen platzen kann, dann kann ich ohne Hast und Angst meine Konzentration auf das richten, was ich erzählen will. Von solchen Situationen genüsslichen Erzählens berichtet Pranab Mazumdar. Er ist Inder, lebt seit einigen Jahren in Deutschland und verbreitet hier die Geschichten seiner Heimat, indem er sie Kindern erzählt. Wir haben in der Schule keinen Religionunterricht und der Geschichteunterricht ist auch ganz anders als in Deutschland. Alles wird als Märchen, als Fabel erzählt. Und heute noch in Indien, wenn ihr etwas größer seid, wenn ihr dann in Indien hinfliegt, dann werdet ihr sehen, in so verschiedenen Dörfern, da kommt so ein Märchenerzähler und einer sagt zu dem anderen, hey, hast du das gehört? Da ist ein Märchenerzähler gekommen. Und er sitzt dann unter einem Baum und alle anderen, 6 Jahre, 16 Jahre, 50, 60, 70-jährige Leute, die kommen, sitzen rundherum von diesem Märchenerzähler und er erzählt. Er erzählt von verschiedenen Prinzen, Königen, Tiere, Schlangen, Zauberer und alle möglichen Dinge. Ich werde heute zuerst nicht aus meiner Heimat, Indien, sondern aus China erzählen. Das ist auch ein riesiges Land, größer als Indien. Und Indien ist fast 12-mal größer als Deutschland. Da könnt ihr euch vorstellen, wie groß China ist. Aber auch in so einem großen Land gibt es Mutter, Kinder und die Kinder hören gern Märchen. Die Mutter erzählen gern Märchen. Aber diese Mutter, von der ich euch sage, sie lebte mit ihrem Sohn, Cheng Pu hieß er. Und die waren so arm, dass sie, die Mutter, kaum Zeit gehabt hatte, ihrem lieben Sohn irgendeine Geschichte zu erzählen. Und der Cheng Pu arbeitet jeden Tag hat er gearbeitet auf dem Feld. Aber die Erträge waren so wenig, so karg, dass sie kaum über den heutigen Tag denken konnte. Warum fällt uns das Erzählen so schwer? Die gesprochene Sprache als Mittel der Kommunikation ist durch andere Medien zurückgedrängt. Die Fülle der auf uns einstürmenden Informationen macht uns stumpf. Wir werden erzogen und erziehen dazu, nach einem Zeitplan zu leben, der auf verwertbare Ergebnisse ausgerichtet ist. Es fällt uns schwer, geduldige und anteilnehmende Zuhörer zu finden. All dies bedacht, liegt der Gedanke nahe, Erzählen gehört wohl nicht mehr in unsere Zeit. Die Welt hat sich verändert und der Versuch, an alten Erzähltraditionen festzuhalten, nimmt sich als nostalgisches Bemühen aus. Aber sofort erhebt sich der Protest der Kinder. Und der Protest der Psychologen. Kinder brauchen Märchen. Und der Protest der Sprachwissenschaftler, der Anthropologen, der Philosophen und nicht zuletzt der Erzähler selbst. Was ist denn schon das Leben? Die Zukunft ist noch nicht da und man kann nicht voraussehen, was sie bringen wird. Wer keine Geschichten erzählt und keine Geschichten hört, lebt nur für den Augenblick. Und das ist nicht genug. So lässt der Schriftsteller Isaac B. Singer seinen Geschichtenerzähler Reb Zebulun sagen. Geschichte hat zu tun mit Geschehenem. Nicht um das Weitergeben erstarrter Geschichten von gestern geht es, wenn wir erzählen. Auch das Erzählen geschieht, ist Ereignis. Wenn, wie der Pädagoge Johannes Merkel schreibt, das Erzählte nicht hinter der magischen Mattscheibe verschwindet, sondern Erzähler und Zuhörer leibhaftig beieinander sind. Weil man sich den Erzähler als Augenzeugen greifen kann, wird das Erzählte begreifbar, wird in die Alltagswahrnehmung eingebaut. Und genau das macht produktive Fantasie aus. Schon sehr früh kann man bei Kindern die Freude und die Fähigkeit zum Erzählen unterstützen. Viel Spaß macht es zum Beispiel, mit kleinen Kindern Träume auszutauschen und Fantasien nachzuhängen. In meinem Traum gibt es blaue Kirschbäume. In meinem Traum gibt es schwarze Erdbeeren. Und in meinem Traum haben wir Bernsteine gesucht. In meinem Traum haben wir eine dicke, fette Kuh, die sich alleine melken konnte. Über das Ausmalen und Ausspinnen von Träumen und Tagträumen kann man mit Kindern ganz leicht zum Erzählen von Geschichten kommen. Ohne Anstrengung gleiten wir mit ihnen aus der Unterhaltung in die Geschichte. Auch Schulkinder haben Spaß daran. Es war mal ein Schwein, der war ganz dünn, der hatte ganz Hunger. Dann habe ich den festgehalten und mit in mein Haus mitgebracht. Dann habe ich ihnen was zum Essen gegeben und dann war sie ganz dick geworden. Ganz klein war der. Und wie soll das Schwein heißen? Mein Schwein heißt Jimmy. Und der war ganz groß geworden und ganz dick. Und dann hat sie 5 Kinder gekriegt. Und einer heißt Stephanie. Und einer heißt Melanie. Und einer heißt Tobin. Und einer heißt Anja. Und einer heißt Nicole. Und so ganz klein war der und da immer in seine Mutter, hinter seine Mutter gegangen. Kannst du was erzählen? Eigentlich nicht. Wenn die Schweine auf der Weide sind, erleben sie doch eine ganze Menge, Anja. Wenn die so morgens rauskommen und die Sonne scheint. Dann grunzen sie. Die kleinen Schweinchen, die nuckeln an den Zitzen. Muradi, die kleine Türkin, hat gar keine Schwierigkeiten, einen Erzählfaden aufzunehmen und fortzuspinnen. Anja, ein deutsches Mädchen, weiß nicht so recht weiter und braucht die ermunternde Unterstützung der Lehrerin, ehe in ihr eine Vorstellung entsteht, die sie zur Geschichte ausmalen kann. Vermutlich gehört das Geschichtenerzählen in der Familie der kleinen Türkin auch noch mehr zur gewohnten Unterhaltung als in Anjas Alltagswelt. Aber da, wo es um einen konkreten, erlebten Sachverhalt geht, erzählen auch anfangs gehemmte Kinder bereitwillig und anschaulich. Sie brauchen nur Ermutigung und aufmerksame Zuhörer. Na Anja, magst du mal erzählen, was ihr heute Nachmittag so vorhabt? Ja, also aus unserer Klasse, da kommen 8 Schüler und wir wollten dann bei der Badeinsel schwimmen und vielleicht kommt auch Tommy. Und dann müssen wir was zum Essen mitbringen. Was nehmt ihr euch denn so mit? Süßigkeiten, was zum Trinken, Badesachen, dann noch vielleicht eine Decke. Sonja bringt eine Decke und ich. Spielt ihr dann da was? Ja, im Wasser. Blinde Kuh, falls wir es schaffen. Ich bring vielleicht ein Tuch mit. Wie geht denn blinde Kuh im Wasser? Ja, unter Wasser. Oder wir machen auch Stimmock Laufbock. Und packen. Und verstecken. Alles, was möglich ist. Und das kann man alles unter Wasser spielen? Mhm. Ertrinkt ihr nicht dabei? Mhm. Wir können noch schwimmen. So ein Gespräch über ein Vorhaben kann ein guter Anlass sein, um ins Erzählen zu kommen. Geträumtes, Erträumtes, Geplantes, Erlebtes, alle Geschichten, die wir in uns haben, können wir erzählen. Wir brauchen dazu keine weltbewegenden Ereignisse. Wir brauchen Bilder, Vorstellungen und den Mut zur Sprache. Wie aus unerheblichen Geschehnissen Geschichten werden, das bewies hier im Schulfunk viele Jahre lang der Lehrer Wilhelm Behn. Können wir, die wir gewohnt sind, uns die Welt per Buch und Bildschirm anzueignen, können wir das noch zuhören, wenn der Tierfreund erzählt? Na, sagte meine Frau vorhin, als ich aus dem Haus ging, wenn du den Kindern heute über die Kreuzotter erzählen willst, dann weiß ich ja schon, was kommt. Dann wirst du ganz bestimmt mit der Geschichte von Rudi Voss anfangen. Ja, und da hatte sie ganz recht. Denn wenn von Kreuzottern die Rede ist, fällt mir unbedingt als erstes mein Neffe Rudi Voss ein. Und es läuft mir jedes Mal eiskalt über den Rücken. Sobald ich nur daran denke, wie der Rudi damals quietschvergnügt mit der Kreuzotter in der Hand bei mir anmarschiert kam. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir hatten damals während der Sommerferien den Rudi einige Zeit lang bei uns zu Besuch. Für meine Kinder, den Hans und die Inge, war das natürlich das Richtige. Jeden Morgen strömerten sie mit Rudi in der Gegend umher und so kamen sie dann eines Nachmittags auf den Gedanken, sie wollten mal mit ihm ins Moor. Schön, sagte ich, aber dass ihr mir nicht barfuß lauft, zieht festes Schuhzeug an. Ihr wisst ja, im Moor sind Kreuzotter. Nun, Hans und Inge wussten das, aber Rudi wusste es nicht. Und so fragte ich ihn denn vorsichtshalber, sag mal, weißt du eigentlich, wie eine Kreuzotter aussieht? Oder würdest du die etwa mit einer Ringelnatter oder mit einer Blindschleiche verwechseln? Ja, da saß der Rudi etwas beschämt da, als ich ihn das fragte, denn er wusste es tatsächlich nicht. Und so musste ich für ihn erstmal ein Buch mit bunten Bildern heraussuchen, auf denen graue und braune Kreuzottern mit ihrem schwarzen Zickzackband zu sehen waren. Und ich musste ihm außerdem ein Bild der grau-schwarzen Ringelnatter mit den weißlich-gelben Backenflecken zeigen. Und schließlich noch ein drittes von der kleinen braunen Blindschleiche, die nicht mal eine Schlange ist, sondern nur eine kleine Schnecken- und würmerfressende Eidechse ohne Beine. Na, und danach zogen die Kinder dann schließlich los. Ja, und gut eine Stunde später passierte dann die Geschichte mit dem Rudi, von der meine Frau vorhin sprach. Da ging draußen die Haustür auf, ich hörte die aufgeregten Stimmen der Kinder und dann kamen sie auch schon hereingestürzt ins Zimmer, voran der Rudi. Und der hielt mir freudestrahlend mit ausgestrecktem Arm eine große schwarze Schlange entgegen, die hatte er am Schwanzende gefasst, sodass sie senkrecht herunterbaumelte. »Du, Onkel«, rief Rudi, »weißt du, was das für eine Schlange ist? Guck mal!« Aber dann stockte er, denn er sah wohl mein entsetztes Gesicht und stotternd fuhr er fort. Ich meinte, und dann verstummte er ganz und stand hilflos da mit seiner Schlange in der Hand. Erzählen? Warum eigentlich nicht? Eine Sendung von Waltraud Öffner. Die nächste Sendung zum gleichen Thema hören Sie am 7. Dezember wieder um 15:30 Uhr hier im Schulfunk für alle.